Während ich Urlaub mach, lässt du dich von Arabern misshandeln. Man zieht dich aus dem Auto wie den Zapfer nach dem Tanken. Sachen packen und verlassen, weil dein Cashflow nicht stimmt. Junge, du steckst so tief drin wie Kim Kardashian's Dream. Der International Pimp und jede Mom will hier mein Dick. Ich bin eine Granate in der Kiste wie Taliban Equipment. Sorge mal wieder für Pop-Skandale. Und meine Mutter stockt der Atem, denn ihr Sohn ist wieder mal in der Zeitung, so wie Mob beim Schlafen. Hunderte wannabe Newcomer Rapstars pöbeln jetzt hart. Das ist wie Bonusmeilen. Ihr könnt euch den Höhenflug sparen. Wir sind zwei Mann wie eine ganze Armee. Durchblättert wie Panzer die Szene, bis da kein Schwanz mehr zu sehen ist. Wie nach Transen-OPs. 05 hab ich verkündet, ich bin on top of the game. Und was soll ich sagen, Neus? Das lass ich so stehen. Wie in verlassenen Gegenden, halbnackte Schlappen im Regen, die dabei Nacht und bei Nebel mit nassen Faces für mich anschaffen gehen. Vor 10 Jahren mussten sie uns Schusswunden nähen. Das Medienkartell, ein Alpha-Banger-Subunternehmen. Angefangen, um Brüder aus dem Knast zu signen. Heute heißt es Tetris mit Batzenscheinen. Ey. Egal was ich sage, ich bin der Boss. Ficke die Cops, zücke die Glock. Banger Musik und das Alpha-Empire. Wir ballern den Neidern jetzt mit in den Kopf. Verticke den Stoff, sitze in dem Loft, weil ich nicht gerne in Gerichtszellen hock. Wird immer der Richter die Fotze mit Tritten zerfickt und den Kopf auf die Rippen geboxt. Nachdem wir Bernackel fighten, kannst du nur schmerzhaft zubeißen und lernst neben zwei Omas nach 3 Monaten Reha zu schreiben. Deutsche Rapper machen Welle vor Teenagern, meinen sie waren der Pate im Bau. Doch sind wir Einlinienrichter, schießt man in ihre Richtung, dann sagen sie oh. Privatflieger wie Dschihad-Krieger bei der Abschiebung. Und Rapper wollen Deals bei Banger Musik als Praktikum. Steche dich ab, ich weiß, dass darauf mehr als Bewährung stünde. Und die Belebungskünste bringen so viel wie Genesungswünsche. Da mach ich Gefängnis-Promo, warte vor deiner Elterns Wohnung. Erschieße dich neben deiner Bitch und sage zu der Nutte, du bist endlich solo. Bitches machen vom Bentley-Foto, stellen sich drauf, dancen Gogo. Nutten, die ich ficke, haben mindestens Doppel F wie das Fendi-Logo. Koks-Sticker, mein Wohnzimmer voller Kampfpokale. Macho-Phase, 100 km/h zeigt die Tachonadel. Überfahre Polizisten in ihren Stammlokalen und habe den Bullen auf der Haube, als wenn ich Lambo fahre. Vor 10 Jahren mussten sie uns Schusswunden nähen. Das Medienkartell, ein Alpha-Banger-Subunternehmen. Angefangen, um Brüder aus dem Knast zu signen. Heute heißt es Tetris mit Batzenscheinen. Ey. Egal was ich sage, ich bin der Boss. Ficke die Cops, zücke die Glock. Banger Musik und das Alpha-Empire. Wir ballern den Neidern jetzt mit in den Kopf. Verticke den Stoff, sitze in dem Loft, weil ich nicht gerne in Gerichtszellen hock. Wird immer der Richter die Fotze.